Kapitel 6 Tribal denken, universal sprechen. In einer gewissen Phase, um 2005 herum, dachte ich bei mir, ich könnte gut der König der Juden sein. Ich habe das Unerreichbare geschafft, das Unmögliche erreicht. Es ist mir gelungen, sie alle zu einen. Rechts, links und die Mitte. Alle vorrangig jüdisch-britischen politischen Gruppierungen, die Zionisten, die Antizionisten, jüdische Sozialisten, tribale Marxisten, Board of Deputies of British Jews, Abgeordnetenausschuss der britischen Juden, jüdische Trotzkisten, Juden für dieses und Juden für jenes. Sie alle sprachen erstmalig in der Geschichte mit einer einzigen Stimme. Sie alle hassten Gilad Atzmon gleichermaßen. Ziemlich beeindruckend, dachte ich. Irgendetwas muss ich richtig gemacht haben. Und doch war ich von meiner Leistung leicht verwirrt. Ich war schließlich kein vorschriftsmäßiger Feind. Ich war Jazzmusiker und Autor. Ich war kein Politiker und auch kein Mitglied irgendeiner Partei. Ich präsentierte oder unterstützte keine politische Agenda oder Macht. Auch wurde ich von keiner Partei unterstützt. Ich war nie an einer Gewalttat beteiligt, nicht einmal als israelischer Soldat, und hatte nie zu Gewalt aufgerufen. Ich war das, was einige einen unabhängigen kritischen Denker nennen. Ich mag auch sein, was einige Juden einen stolzen, selbsthassenden Juden nennen. Könnte es sein, dass es mein Verständnis der jüdischen politischen Identität war, das mir so viel jüdische Feindseligkeit eintrug? Damals stieß ich auf eine interessante Einsicht zum Thema Antisemitismus. Sie lautet wie folgt. Während in der Vergangenheit ein Antisemit jemand war, der Juden hasst, ist es heute umgekehrt. Ein Antisemit ist jemand, den die Juden hassen. Die Politik des Hasses kann effektiv wie bösartig sein. Und man sollte denken, dass tribale jüdische Aktivisten dies als erste verstehen würden. Wir alle wissen, dass Juden seit Jahrhunderten unter Hass und Diskriminierung litten. Doch die jüdischen ethnischen Aktivisten scheinen von ihren Feinden Hass so gut gelernt zu haben, dass dadurch der säkulare jüdische politische Diskurs durch und durch gestaltet wurde. Außerdem wurde Hass zur Hauptmatrix der Negation. Die Israelis hassen die Araber, die Zionisten hassen die Goyim im Allgemeinen, Juden gegen Zionismus hassen die Goyim, aber auch Israel, sowie Atzmon insbesondere. Aber warum hassen sie so viel? Die Antwort ist einfach. Nachdem das Judentum aufgegeben wurde, ist nun das, was von jüdischer Identität bleibt, ziemlich fadenscheinig. Einmal der religiösen Spiritualität entkleidet, ist alles, was von Jüdischkeit übrig ist, eine Schablone der Negation. Motiviert von rassischer Orientierung und gewürzt mit ein paar leichten kulturellen Referenzen wie Matzebällchen und Hühnersuppe. Traurigerweise muss ich sagen, dass obwohl sehr viele emanzipierte und assimilierte Juden mit universale humanistische Ideen übernommen haben und sich mit der Menschheit vermischten, die säkulare kollektive jüdische Identität nie die Reife erlangt hat, einen universalen humanistischen ideologischen Standpunkt einzunehmen oder sogar eine philosophische Einsicht. Die Gründe dafür sind einfach. A. Eine rassische, tribale oder sogar ethnische Orientierung kann keine Grundlage für ein universales ethisches Argument sein. B. Hühnersuppe oder sogar jüdischer Humor, in Klammern Kultur, ist kein ideologisches, ethisches oder politisches Argument. Moses Mendelssohn war es, ein progressiver jüdischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts, der folgende berühmte Einsicht der Haskala, jüdische Aufklärung, prägte. Zitat: Sei ein Jude zu Hause und ein Goy auf der Straße. Zitat Ende. Was Mendelssohn dem modernen Juden damit sagte, lässt für Zweifel nicht viel Raum. Anstatt den modernen Juden zu einer wahrhaften Assimilation in ein homogenes, authentisches, universales Gleichheitsethos zu ermutigen, ist der Haskala-Jude dazu verurteilt, in einem dualen, betrügerischen Modus, wenn praktisch nicht sogar in einem Zustand der Schizophrenie zu leben, zerrissen zwischen dem Vergnügen des Rückzugs in eine behagliche, häusliche, jüdische Identität und dem öffentlichen Erscheinungsbild der umgebenden Realität. Der Haskala-Jude betrügt zu Hause seinen Gott und täuscht den Goy, sobald er auf der Straße ist. Diese Dualität von Tribalismus und Universalismus ist es, die das Herzstück der kollektiven, säkularen, jüdischen Identität bildet. Diese Dualität wurde niemals richtig aufgelöst. Anstatt die Juden zu erlösen, legt sie ihnen einen gewissen Grad von Unehrlichkeit auf. Es wurden einige Versuche unternommen, dies einfach abzutun, aber sie scheiterten alle. Der Zionismus zum Beispiel bot an, die abnorme Situation der jüdischen Diaspora aufzuheben. Mit anderen Worten, er deutete an, dass in einem jüdischen Staat, gemeint war nur für Juden, die Unterschiede zwischen dem Heim und der Straße verschwinden würden. Obgleich ihm dies gelang, zumindest zeitweise, gibt es weder auf der Straße noch im Heim des Zionisten eine Spur von Universalismus. Das Blutbad, das Israel im Libanon 2006 oder in Gaza 2008 hinterließ, lässt keinen Zweifel zu. Israel bietet uns keinerlei Lektionen in universalem Kosmopolitismus. Der Marxismus unternahm ebenfalls den Versuch, Menschen gleich zu machen. Anders formuliert, er versprach allen Heimen und Menschen, das gleiche Aussehen zu geben. Diese Idee übte auf ein paar westeuropäische und viele osteuropäische Juden, die mit dem Bund sogar eine jüdische sozialistische Partei gründeten, einen großen Reiz aus. Der Marxismus war tatsächlich eine Weile erfolgreich, doch heutzutage sind es Konsumdenken und Konsumverhalten, die uns alle homogen erscheinen lassen. iPod, Coca-Cola, Jeans und so weiter. Offensichtlich gibt es auch hier nicht viel zu feiern. Aus dem Versagen dieser beiden großen konkurrierenden Ideologien heraus begann das Muster der Negation seinen Triumphmarsch. Die Suche nach einer zeitgenössischen, kollektiven, säkularen jüdischen Identität ist ein verwirrendes Unternehmen. Wie zu Mendelssohns Zeiten ist es das Ziel, die einander widerstrebenden Kategorien des Tribalismus und des Universalismus zu vereinen. Doch dies kann nie erreicht werden und eben deshalb kommt die Politik des Hasses ins Spiel. Wenn du nicht weißt, wer du bist, so suche dir einen Feind. Mit anderen Worten, sage mir, wen du hast und ich sage dir, wer du bist. Mendelssohn muss den immanent angelegten Zusammenprall zwischen dem kosmopolitischen Menschen und dem jüdischen Heim verstanden haben. Er muss erkannt haben, dass Universalismus und Tribalismus widerstreitende Kategorien sind. Als ausgebildeter Rabbi bot Mendelssohn eine pragmatische und praktische Lösung. Doch diese Lösung mündete in einem falschen und täuschenden Verhalten. Denn entweder spielt man nur den Kosmopoliten auf der Straße oder man belügt seinen Schöpfer im eigenen Heim. Obgleich dieser Verhaltenscode sehr pragmatisch ist, ist er doch laut Definition unethisch. Er gründet auf Täuschung, sowohl auf Selbsttäuschung als auch der Täuschung anderer. Wie wir wissen, war Mendelssohns Einsicht die Ursache dafür, dass viele deutsche Juden schließlich zum Christentum konvertierten oder jede Verbindung zu jüdischem Kollektivismus, jüdischem Leben und jüdischer Kultur abbrachen. Zumindest in ethischer Hinsicht gab Mendelssohns Mittelweg zwischen Orthodoxie und Moderne keine Antwort. Die jüdischen linken Aktivisten der dritten Kategorie gehen geradewegs in Mendelssohns Falle. Verzweifelt und erfolglos versuchen sie, die Kluft zwischen tribaler Verpflichtung und universalem Ruf zu überbrücken. Wie Mendelssohn sind sie zum Scheitern verurteilt.